Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 21 bis 24. Ihr habt ihm doch zugehört und kennt die Wahrheit, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühe Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben, als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Gott segne dieses Wort. Im Licht leben. In diesem Bibeltext aus dem Epheserbrief schreibt uns Paulus mehr, was es bedeutet, im Licht zu leben. Und das bedeutet, in Christus zu leben, also im Licht zu leben, in Christus zu leben, im Heiligen Geist. Ja? Und hier geht es darauf zu verstehen, dass eben die Glaubensgemeinde zur Zeit abgelenkt und auch fehlgeleitet wurde durch Leute, die Sachen gemacht haben, die ja gottlos waren und dem Bösen zugewandt waren. Und die Gemeinde war eben auch in der Gefahr, da beeinflusst zu werden. Und Paulus versucht, den Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern in Erinnerung zu rufen, wer sie denn eigentlich sind. Ja? Und ermutigt, ermahnt, als Kinder des Lichts zu leben. Und wir haben hier Licht und Dunkelheit. Es geht hier um letztendlich um einen spirituellen Kampf und einen Gegensatz. Und lest mal den ganzen Epheserbrief durch, alle Kapitel im Epheser. Und da werdet ihr immer wieder sehen, den Kontrast zwischen Gut und Böse, aber Christus und Böse. Gut und Böse sind nicht gleichwertig, sondern das Böse ist letztendlich die Abwesenheit vom Guten. Und in und durch Christus können wir als Menschen, als wir, die wir Christus folgen, als Christen, im Licht leben. Ja, und das ist der Heilige Geist, der uns ins Herz spricht, uns leitet. Und so, worauf es hier ankommt, und darauf möchte ich euren Eigenmerkmal hinweisen, ist die Macht, was wir sprechen, unsere Worte, Sprache, ja, was wir sprechen. Und wenn ihr dann weiterlest in den Versen, ermahnt Paulus eben die Menschen, aufhören zu lügen, ja, und vor allem als Glaubensgemeinde, also als Brüder und Schwestern in Christus, ist es also nicht, sollen wir nicht uns einander anlügen. Da ist dann das Böse, da ist der Teufel dahinter, ja. Und das ist eben auch heute so, dass wir uns lossagen von der Welt und uns nicht beeinflussen lassen auch, ja, dass wir Kompromisse eingehen mit der Welt und den falschen, leeren Versprechungen der Welt. Nur die Starken gewinnen und ich muss Macht und Einfluss haben, um irgendwie jemand zu sein oder was auch immer. Das sind falsche, leere Philosophien. Und Paulus warnt die Epheser hier und auch uns heute, dass wir im Licht leben, denn wir sind ja in dem Sinne auch Vorbilder, ja, für andere. Und ich möchte euch nochmal dazu ersuchen, euch zu erinnern, wer Jesus Christus eigentlich ist, also als Gott im Fleische. Jesus Christus ist hier ohne Sünde geboren durch den Heiligen Geist, also nicht durch Mann und Frau, sondern durch den Heiligen Geist empfangen worden. Und er hat keine Sünde begangen, er konnte nicht sündigen, so in dem Sinne, also war also frei von Sünde und er hat nie gelogen. Jedes Wort, das Jesus spricht, ist Wahrheit, absolute Wahrheit. Und wir haben hier Gott im Fleische und wir können uns also, das soll uns Mut machen, uns dann zu erinnern, was Jesus uns gelehrt hat und uns lehrt. in den Evangelien. Und darauf kommt es an. Geht mal rein wieder in die Bergpredigt, was Jesus da spricht, im Matthäus-Evangelium Kapitel 5 und 6. Und erinnert euch also auch an die Wahrheit der Bibel selber. In der Bibel ist kein Wort, wo Gott eine Falschheit spricht oder sich irgendwie widersprechen würde. Und wenn Leute, manche Leute das, es gibt es Leute, die sagen, ja, die Bibel ist voller Fehler oder es widerspricht sich hier oder das ist falsch. Es kann so nicht sein, denn wir haben hier Gott im Fleische, der eben wieder, der gestorben ist für unsere Sünden, hat das angekündigt, bevor es passiert ist und ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und deswegen kann das nicht so sein, dass die Bibel uns die Unwahrheit sagen würde oder dass da irgendwelche Lügen sind. Nehmt euch das zu Herzen und geht mal rein, als Beispiel ins Neue Testament, in den Jakobusbrief, ja, das Buch Jakobus drittes Kapitel, und schaut mal da, von Vers 1 bis 12, lest mal durch die Kraft, die Macht, was in der Zunge drinsteckt, also der menschliche Zunge, was wir Menschen oder was Menschen sprechen. Und da mahnt uns Jakobus, uns die Zunge zu zügeln. Ja? Lest das selber rein, geht mal da rein. Also was wir sprechen und was wir sagen, sagt alles über unseren Herzenszustand aus. Ja? Und vor allem über unsere Beziehung zu Jesus Christus. Und das macht uns Mut, also geht mal rein, lest das mal durch. Und das ist also wirklich gottgegebene Weisheit. Und es ist oftmals besser, nichts zu sagen, als überhaupt was zu sagen. Und natürlich eben auch, wem wir zuhören. Ja, unsere Beziehungen sind sehr, sehr wichtig. Also wir wollen uns hüten, soweit wir können, uns von Leuten, die nun, Böses sprechen und auch tun, da halten wir uns fern vom Bösen, ja, soweit es möglich ist als Christen. Ja. Und der Heilige Geist hilft uns damit. Also, im Licht leben bedeutet eben hier vor allem, wachsam zu sein, was wir sprechen, was wir sagen. Und unser Jesus Christus sagt uns ja auch, dass aus unserem Herzen eben das, was da rausfließt, sozusagen, in unserer Sprache dann dargestellt ist, das ist unser Seelenzustand, da ist dann entweder das Böse oder das Gute. Jesus Christus ist in unserem Herzen und nicht das, was in unsere Magen reingeht, sozusagen, ja. Also Essen oder Nahrung, das ist nicht das, was uns Schwierigkeiten macht. Naja, also das ist im Licht leben und geht mal rein, lest mal den Epheserbrief durch, die ganzen Kapitel, das ist wirklich erstaunlich und da können wir sehr, sehr viel lernen, wie wir als Kinder des Lichtes leben und auch leben sollen und auch leben können. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für den Epheserbrief im 4. Kapitel, was es nun heißt, im Licht zu leben. Du bist das Licht. Wir lassen dich in und durch uns leben, die wir uns dir unterordnen als reuige Sünder. Und du machst dann alles, leitest uns auf dem richtigen Weg und hilfst uns loszusagen von der Welt und den falschen und leeren Versprechungen und hilfst uns dann im Licht zu leben, zu handeln und zu wandeln. Und wir danken dir für diese Wahrheiten, auch die Wahrheit aus dem Jakobusbrief, die wir da lesen, was es nun mit der Zunge auf sich hat. Jakobus, drittes Kapitel, die ersten 14 Verse, so ein Geschenk. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und wir dir voll vertrauen können mit allem. Wir danken dir und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.